Die großen französischen Unternehmen waren schneller, als das Gesetz es vorschreibt. Eigentlich hätten sie erst nächstes Jahr den ersten Teil der Quote erfüllen müssen, nämlich 20% Frauen in Aufsichtsräten. Aber es sind schon jetzt mehr als 23%. Das Quotengesetz hat möglich gemacht, was in jahrelangen Diskussionen vorher nicht geklappt hat, dass sich innerhalb von nur 2 Jahren die Zahl der Aufsichtsrätinnen verdreifacht hat. Die nächste Phase wird schwerer, dann geht es nämlich ans Eingemachte. Dann werden wohl massenhaft Männer ihre langjährigen Aufsichtsratssessel auch gegen ihren Willen hergeben müssen. Bis 2017 müssen in Frankreich nämlich 40% Frauen in den Aufsichtsräten sitzen. Sonst drohen Strafen. Nun hat sich die französische Regierung das Kernproblem vorgeknöpft. Sie will mehr Top-Positionen auch innerhalb der Betriebe für Frauen, nicht nur in den Aufsichtsräten. Frauenministerin Valo Belkacem hat erst letzte Woche Vereinbarungen mit Großkonzernen unterschrieben. Heute Morgen haben in meinem Ministerium 16 der größten Unternehmen zugesagt, die Zahl der Frauen in leitenden Funktionen zu erhöhen. Sie haben sich verpflichtet, bestimmte Prozentsätze einzuhalten. Wir werden das jedes Jahr überprüfen und veröffentlichen. Das gilt auch für alle anderen großen Unternehmen des Landes. Wir legen offen, wie Frauen in ihren Betrieben gestellt sind. Pour qu'elles puissent s'engager sur des objectifs chiffrés de féminisation des comités directeurs de leurs entreprises. Mit dabei im Ministerium war zum Beispiel der Hotelkonzern Accor, der sich verpflichtet, innerhalb der nächsten 2 Jahre 35% Frauen in leitenden Positionen zu beschäftigen. Entsorgungsmulti Veolia verspricht 30% Chefinnen. Der Ölkonzern Total nur 22% und das auch erst bis 2020. Weibliche Chefs in den Unternehmen sind immer noch selten, auch wenn die Kurve bei den Aufsichtsrätinnen jetzt steil nach oben zeigt, sagt Caroline de la Marnière. Mit ihrer Agentur Capital.com veröffentlicht sie dazu jedes Jahr einen Bericht. Seit 5 Jahren stagnieren die Zahlen, wenn es um Top-Funktionen in der Exekutive geht. Notre baromètre indique que depuis 5 ans, tous ces chiffres sont en totale stagnation. Im CAC 40, dem französischen DAX, sind nur 8,5% der Direktorenposten mit Frauen besetzt. Für den Headhunter Alain Marchetant liegen die Gründe klar auf der Hand. Männer in Führungsetagen verstehen sich immer noch als geschlossene Zirkel, so ähnlich wie Polo- oder Golfclubs. Seine Kollegin Nathalie Montalier-Enoch sieht das ähnlich. Männer sind häufig in Führungspositionen, weil sie sich untereinander kennen und sich die Jobs zuschanzen, nicht unbedingt, weil sie die kompetentesten sind. Frauen dagegen machen Fortbildungskurse und kommen trotzdem nicht rein. Das ist der Unterschied. Frauenministerin Najou Belkacem fördert jetzt öffentlich weibliche Netzwerke. Mit gutem Beispiel voran geht die Ex-Ministerin und jetzige IWF-Chefin Christine Lagarde. Sie hat erzählt, dass sie immer eine Liste mit Namen kompetenter Frauen dabei hat, um sie bei Konferenzen und in Unternehmen zu empfehlen. Und auch die französische Regierung zeigt Flagge. Zurzeit gibt es in Frankreich mehr weibliche als männliche Regierungsmitglieder.